gelbe Oldschool-Telefonzelle Sonnenallee 73, Ecke Fuldaer Straße, an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein schwarzes Stück Kabel, etwa 10 cm lang, zwei Schrauben. Und es sieht so aus, als würde das Ganze hier irgendwie von diesem Fernsprechgerät stammen. Bei dieser Telefonzelle handelt es sich um eine Doppelzelle. Und die andere Telefonzelle hat die Besonderheit, dass da im Grunde genommen die ganze Elektrik herausgerissen worden ist und der Sicherungskasten, Kabel und so weiter, alles sehr schön im Überblick anzuschauen ist. Ansonsten, außer einem merkwürdigen Telefonkartenankaufschild und einem Aufkleber, Bekleben verboten, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.